Morning. Guten Morgen. I have promised you another practical key. Ich habe dir einen weiteren praktischen Schlüssel versprochen. Now, I'm not sure if you're gonna like this practical key, but it's a practical key that's very important. Ich bin mir nicht sicher, ob du diesen praktischen Schlüssel mögen wirst, jedoch ist es ein sehr wichtiger praktischer Schlüssel. Take personal responsibility for your wrong choice. Übernimm persönliche Verantwortung für deine falschen Entscheidungen. Reinhard, I don't like that. Reinhard, das mag ich nicht. I like to be a victim. Ich mag es, ein Opfer zu sein. Well, if you like to be a victim, then you are allowed to be a victim. Wenn du es magst, ein Opfer zu sein, dann darfst du ein Opfer sein. But then you most likely are not going to navigate well through difficult circumstances. Dann wirst du höchstwahrscheinlich nicht gut durch schlechte Zeiten hindurchkommen. Victims always remain in a prison. Opfer bleiben immer in einem Gefängnis. You know, and do you know what the biggest prison is that victims actually can't get out of? Weißt du, was das größte Gefängnis ist, aus dem Opfer tatsächlich nicht rauskommen können? It's the prison of self-pity. Es ist das Gefängnis des Selbstmitleids. I recently had a meeting with one of my team members. Kürzlich hatte ich ein Meeting mit einem Teammitglied, that I really, really have been trying to help. Dem ich wirklich, wirklich versuchte zu helfen. From an honest and sincere heart. Aus einem ehrlichen und aufrichtigen Herzen. I've honored that member, I've treated a member well, I've honored them financially. Ich ehrte dieses Mitglied, ich behandelte es gut, ich habe sie finanziell honoriert. Trusted them, given them a lot of responsibility. Ihnen vertraut, viel Verantwortung gegeben. And as we had a meeting, und als wir ein Meeting hatten, I was shocked when I saw self-pity manifest. War ich schockiert, als ich sah, wie sich Selbstmitleid offenbarte. To be honest, I did never expect it from that person. Um ehrlich zu sein, von dieser Person hätte ich dies nie erwartet. It was like a smack in my face. I was taken by surprise and by shock. Es war wie ein Schlag ins Gesicht. Ich war überrascht und schockiert. But you know, that has made things really, really complicated. Das hat die Dinge wirklich sehr, sehr kompliziert gemacht. Because unless this person takes personal responsibility and gets out of that self-pity, I don't know how we can walk it out in the future. Yeah. Wenn diese Person nicht Eigenverantwortung übernimmt und aus dem Selbstmitleid herauskommt, weiß ich nicht, wie wir es in der Zukunft schaffen werden. You know, having served Jesus so long, I've begun to actually see the symptoms of self-pity very clearly. Nachdem ich Jesus so lange gedient habe, begann ich die Anzeichen von Selbstmitleid sehr klar zu sehen. There are certain phrases that always come out. Es gibt gewisse Formulierungen, die immer rauskommen. I don't want to say anything anymore because it's always me. Ich will nichts mehr sagen, weil immer ich es bin. No matter what I say, it's always my fault. Was auch immer ich sage, es ist immer meine Schuld. That's one of the things that everybody says who has self-pity. Das ist eines der Dinge, die immer kommen, wenn jemand Selbstmitleid Leid hat. And then they cry. Und dann weinen sie. I cry every day. Ich weine jeden Tag. But you know, they cry because, oh, why are you so like this and this to me? Sie weinen, weil, oh, warum hast du dies und jenes zu mir gesagt? It's so poor. Alles ist so schlecht. Don't you see that I'm doing my best? Why are people mean to me? Siehst du nicht, dass ich mein Bestes gebe? Warum sind die Menschen so gemein zu mir? I might as well be quiet, because it's always my fault. Ich werde jetzt still sein, denn es ist immer meine Schuld. It's incredible. Es ist unglaublich. You know, and if you don't take self-responsibility for your wrong choices you made, wenn du nicht Selbstverantwortung für deine falschen Entscheidungen, die du gemacht hast, übernimmst, you will not be able to get out of your prison. Wird es dir nicht möglich sein, aus dem Gefängnis rauszukommen. If you are in a prison, you will not be able to navigate well through difficult moments. Wenn du in einem Gefängnis bist, wird es dir nicht möglich sein, gut durch schwierige Momente zu kommen. So, although difficult things happen, or painful things happen to good people. Auch wenn schwierige, schmerzhafte Dinge guten Menschen passieren, which I've already described to you and explained to you, was ich bereits beschrieben und dir erklärt habe, ask yourself the questions. Do these difficult moments have anything to do with my wrong choices? Frage dich selber, haben diese schwierigen Momente etwas mit meinen falschen Entscheidungen zu tun? I'm not saying that they always do, and I'm not saying you should go into this navel-gazing, you know, into this always searching in your past. Ich sage nicht, dass sie es immer tun. Ich sage nicht, dass du Nabelschau betreiben solltest, in deiner Vergangenheit rumwühlen solltest. But what I'm telling you is this. Aber was ich dir sagen will, ist dies. Ask yourself this very simple question. Stelle dir diese einfache Frage. Did I make some choices that were not so smart, and therefore I'm suffering the consequences? habe ich Entscheidungen getroffen, die nicht so klug sind und leide ich deswegen unter den Konsequenzen? Why is it so important to ask as you navigate through difficult times? Warum ist es so wichtig, diese Frage zu stellen, wenn wir durch schwierige Zeiten gehen? Because in difficult times, one of the first things that will always happen. Weil in schwierigen Zeiten eines der Dinge, die immer zuerst passieren, ist you will question the actual goodness of God. Du wirst die Güte Gottes in Frage stellen. So what happens if you question the goodness of God? Was passiert, wenn du die Güte Gottes in Frage stellst? You will not navigate very well anymore through difficult times. Du wirst nicht mehr gut durch schwierige Zeiten kommen. So once you take all of the first steps that I've given you the practical steps. Wenn du die ersten praktischen Schritte, die ich dir gegeben habe, gemacht hast. 5 steps. 5 Schritte. Remember, there's another step. Erinnere dich, da gibt es einen weiteren Schritt. Honestly, do a little heart search and say. Mache eine ehrliche kleine Herzinventur und sage. Have I made bad choices and therefore I'm going through difficult times. Habe ich schlechte Entscheidungen getroffen und gehe deswegen durch schwierige Zeiten? Do you know why this question is important? Weißt du, warum diese Frage wichtig ist? Because now, no matter what you've done, you cannot shift the blame on God anymore. Denn jetzt, egal was du getan hast, kannst du nicht mehr Gott die Schuld geben. Now, when the devil comes with his lie and say, you see, God is not good, you go back to his face and say. Wenn jetzt der Teufel mit seinen Lügen kommt und sagt, siehst du, Gott ist nicht gut, schaust du ihm ins Gesicht und sagst, Devil, my stupid choice has got nothing to do with the goodness of God. Teufel, meine dummen Entscheidungen haben nichts mit der Güte Gottes zu tun. This was not you making me do anything. Nicht du hast mich irgendetwas machen lassen. This was not God, not you protecting me. Es war nicht Gott, der mich nicht beschützte. This was me and my stupid choice. Das war ich und meine dummen Entscheidungen. So you can separate your stupid choice from the goodness of God because it's you who made the mistake. So kannst du deine dumme Entscheidung von der Güte Gottes trennen, weil du den Fehler gemacht hast. You know, I do not think any Christian should accept responsibility for his bad choices. Ich denke nicht, dass irgendein Christ die Verantwortung für seine schlechten Entscheidungen akzeptieren sollte. And then remain for days and weeks in a state of, oh, I made such a stupid choice, oh, I made such a stupid choice. Und dann Tage und Wochen in dem Zustand bleiben sollte, oh, ich habe so eine schlechte Entscheidung getroffen, oh, ich habe so eine dumme Entscheidung getroffen. No, I'm never saying that. Nein, das sage ich nie. You face it. Du schaust es an. You acknowledge it. Du anerkennst es. You say, it was me. Du sagst, das war ich. Then you say, God, I'm sorry. Dann sagst du, Gott, es tut mir leid. You immediately thank him and praise him that he's still good and has nothing to do with him. Dann dankst du ihm und lobst ihn sofort, dass er immer noch gut ist und nichts mit ihm zu tun hat. Then you slam the door to your past. Dann knallst du die Türe zu deiner Vergangenheit zu. You learn from your mistake. Du lernst von deinen Fehlern. And you get on with life. Und du machst mit deinem Leben weiter. All of that should happen in maybe an hour or so. All das sollte in ungefähr einer Stunde passieren. Don't dwell in it. Verharre nicht darin. But still take responsibility. Aber übernehme Verantwortung. Tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.